große Walfische und ein jedes lebende Geschöpf, das sich bewegt. Und Gott segne sie, sprechend. Seid fruchtbar. Thank you. letzter Fisch und bindet sich in stillem Gewinn umher, in stillem Gewinn umher. Vom tiefsten Meeresgrund wälzet die Leviathan auf Schäumen der Welt empor, auf Schäumen der Schäumen der Welt. Oh! lebende Geschöpfe nach ihrer Art, Vieh und kriechendes Gewürm und Tiere der Erde nach ihren Gattungen. Gleich öffnet sich der Erde Schoß und sie gebiert auf Gottes Wort Geschöpfe jeder Art in vollem Wuchs und ohne Zeit. Vor Freude brüllend steht der Löwe da. Hier schießt der gelenkige Tiger im Hohr. Das zackige Haupt erhebt der schnelle Hirsch. Mit fliegender Mähne, flink und wild, voll Mut und Kraft, das edle Ross. Verbreitet sich in Schwarm und Wirbel das Heer der Insekten. Oh. noch alles nicht vollbracht, doch war noch alles nicht vollbracht. Im Ganzen fehlte das Geschöpf, das Gottes Werke dankbar sind. Stirb! Es war sehr gut. Und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang. Thank you. Du nimmst den